Episode 17 – Die perfekte Mahlzeit vor dem Training. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Hier ist wieder Niklas von www.vegancurl.de. Und falls ihr euch dann nicht für den neuen Newsletter eingeschrieben habt, den ihr unter www.vegancurl.de finden könnt, und ihr jede Woche ein kostenloses Fettabbau- und Muskelaufbaurezept bekommt, dann tut das bitte jetzt. Und falls ihr noch nicht die perfekte Post-Workout-Mahlzeit gesehen habt, die auch sehr viel mit der heutigen Folge zu tun hat, dann tut das bitte und geht auf www.vegancurl.de/episode16 oder guckt euch einfach die Episode 16 auf iTunes an. Das heutige Thema ist die perfekte Mahlzeit vor dem Training. Ich werde diese Folge wieder in drei verschiedene Ziele aufsplitten. Einmal für den Muskelaufbau, für den Fettabbau und am Ende für die Ausdauer. Also für Sportler, die ihre Ausdauer verbessern wollen und weder Muskeln und Fett abbauen wollen, sondern einfach gleich bleiben wollen und nur ihre Leistung verbessern wollen. Gut, ich fange wie auch in der Episode 16 mit dem Muskelaufbau an. Beim Muskelaufbau ist es sehr wichtig, dass der Magen während des Trainings nicht arbeitet. Daher, wenn ihr morgens trainiert, würde ich empfehlen, auf leeren Magen zu trainieren. Nämlich, wenn der Magen arbeitet, ist Blut im Darm. Wir wollen aber das Blut in den Muskeln und im Gehirn, damit wir fit sind. Das ist auch der Grund dafür, warum man nach dem Essen immer so müde ist, weil das ganze Blut im Darm ist, der jetzt ja arbeiten muss. Also für optimales Training und optimalen Pump benötigen wir das Blut in den Muskeln und im Gehirn. Dadurch sollte man am allerbesten morgens auf leeren Magen trainieren oder falls du mittags oder abends isst, 3 bis 5 Stunden vor dem Training essen. Falls es für dich zu ungewohnt ist, auf leerem Magen zu trainieren, kannst du natürlich auch schnelle Kohlenhydrate eine Stunde vor dem Training oder eine halbe Stunde vor dem Training nehmen, die sehr schnell ins Blut gehen und dir sehr schnell einen Kick und die nötige Energie geben. Aber was am allerwichtigsten ist morgens, dass du erst viel Wasser trinkst. Nämlich du hast jetzt 12 Stunden kein Wasser getrunken und bist total dehydriert. Also ich würde dir, egal ob du morgens oder abends trainierst, empfehlen, morgens sehr viel Wasser zu trinken, weil du dadurch auch der Stoffwechsel angekurbelt wird, du wacher wirst und du deinen Körper wieder hydrierst. Falls du aber lieber mittags oder abends trainieren möchtest, solltest du 3 bis 5 Stunden davor viele komplexe Kohlenhydraten aus am besten stärkehaltigen Lebensmitteln tanken. Zum Beispiel zum Frühstück Haferflocken oder zum Mittagessen Kartoffeln oder Bohnen oder solche Geschichten. Kurz vor dem Training, also 20 Minuten vor dem Training, helfen aber auch bestimmte Stimulantien, einen optimalen Fokus und optimalen Pump fürs Training herzustellen. Das sind sogenannte Pre-Workout-Booster. Die kannst du in jedem Supplement-Shop kaufen und es gibt auch viele natürliche Supplemente, die dann aus Maca oder anderen exotischen Gewürzen und Zutaten bestehen. Natürlich kannst du dir einen Pre-Workout-Booster auch selbst zusammenmixen. Du kannst einfach Kaffee trinken oder du kannst mal meine eigene Kreation ausprobieren, extra für Veganer, nämlich schwarzer Tee mit Agavendicksaft. Der ist vegan und gibt mir richtig viel Energie und Pump 20 Minuten vor dem Training. So viel zum Muskelaufbau. Also, am allerbesten morgens auf leeren Magen trainieren. Falls du morgens keine Zeit hast und mittags oder abends trainierst, dann esse eine große kohlenhydratlastige Mahlzeit. Am allerbesten mit komplexen Kohlenhydraten 3 bis 5 Stunden davor. Nun zum Fettabbau. Beim Fettabbau wollen wir ja während des Trainings hauptsächlich Fett verbrennen und keine Kohlenhydrate verbrennen. Deswegen ist es am schlausten, auf einem leeren Magen zu trainieren, also gar nichts davor zu trinken, Entschuldigung, gar nichts davor zu essen, aber viel Wasser davor zu trinken. Falls du morgens keine Zeit hast und mittags oder abends trainierst, solltest du deine letzte Mahlzeit 5 Stunden vor dem Training nehmen. Der Grund dafür ist, dass dann idealerweise die ganzen Kohlenhydraten aus deinem Blut sind, was sehr wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber du dann trotzdem während des Trainings mehr Fett verbrennst. Kurz vor dem Training kannst du wieder auf Pre-Workout-Booster zurückgreifen. Diese sollten jetzt aber sehr wenig Kohlenhydrate behalten, am allerbesten gar keine. Also schwarzer Kaffee oder Tee werden dafür richtig gut geeignet. Nun für Ausdauerathleten. Bei Ausdauerathleten solltest du ähnlich wie für Muskelaufbau 3 bis 5 Stunden vor dem Training sehr viele komplexe Kohlenhydrate essen. Der Ausdauersportler sollte aber sehr viel mehr komplexe Kohlenhydrate zu sich nehmen, weil Kohlenhydrate für den Ausdauersportler der Hauptenergielieferant ist und ein Ausdauersportler besonders viel Energie verbraucht. Also 3 bis 5 Stunden vor dem Training sehr viele komplexe Kohlenhydrate zu dir nehmen. Außerdem solltest du als Ausdauersportler noch 1 bis 2 Stunden vor dem Training eine ordentliche Portion kurzkettiger Kohlenhydrate aus Obst wie Bananen, Äpfel oder Datteln zu dir nehmen, weil du dadurch noch extra Energie aus kurzkettigen Kohlenhydraten bekommst. Ein Ausdauersportler benötigt eigentlich keinen Pre-Workout-Booster, außer falls du sehr, sehr müde bist und schlapp bist und einfach einen schlechten Tag hast. Weil ein Ausdauersportler, der muss sich kontinuierlich bewegen und macht ein sehr Low-Intensity-Training, wie Joggen oder Radfahren, wofür man eigentlich jetzt nicht einen krassen Push braucht, sage ich mal so, und auch nicht einen so großen mentalen Fokus benötigt. Gut, dieses Video war jetzt etwas kürzer als das Post-Workout-Video, ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass du für alle drei Ziele kurz vorm Training nicht viel zu dir nimmst, weil das Wichtigste ist, dass das Blut während des Trainings in deinen Muskeln und im Gehirn sind und nicht im Darm, damit du richtig fokussiert bist und viel Energie beim Training hast. Das war's dann auch schon für diese Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdet und mich natürlich abonnieren könntet. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt und mir eine persönliche Nachricht schicken wollt, dann tut dies einfach unter www.veganköln.de. Dort geht ihr unter Kontakt und könnt mir eine persönliche E-Mail schicken. Und falls ihr immer noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann tut das bitte. Das könnt ihr auch unter www.veganköln.de. Dort bekommt ihr jede Woche einen kostenlosen Muskelaufbau und ein kostenloses Fettabbaurezept. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, worüber ich die nächsten Podcasts machen soll, dann schreibt mir das einfach auch unten bei iTunes in der Bewertung oder wie gesagt persönlich per E-Mail, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und ihr könnt mir auch einfach so eine E-Mail schicken, damit wir auch etwas mehr in Kontakt kommen. Wie gesagt, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen. Und das war's für heute. Euer Niklas, man sieht sich. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.